du gefragt, ob du mit deinem Bruder sprechen kannst? Ja, ich habe es der Sekretärin gesagt. Er konnte sich nicht freimachen, ne? Socke. Meine. Was kannst du machen? Ich habe nie ein Gefühl dafür gehabt. Wofür? Nach 16 Jahren einmal ans Telefon zu gehen? Das ist ganz gewöhnliche Anstandspflicht. Hoffentlich nimmst du es nicht zu tragisch. Nein. Ich habe nur die ganze Woche auf deinen Anruf gewartet. Sonst hätte ich nämlich noch ein paar andere Gutachten eingeholt. Vielleicht ist es so vernünftiger. Wir haben einander nichts mehr zu sagen. Und was ist mit seinem Anteil? Ich habe es mir durch den Kopf gehen lassen. Er hat ein Recht darauf, die Hälfte zu bekommen. Warum sollte er darauf verzichten? Wie viele Cadillacs kann ein Mensch besitzen? Ja, eben deshalb hat er seine Cadillacs. Leute, die Geld lieben, verschenken es nicht. Aber das hat doch nichts mit Wohltätigkeit zu tun. Es ist eine moralische Verpflichtung. Moralische Verpflichtung? Damit kannst du ihm nicht kommen. Das wird er gar nicht verstehen. Da musst du es ihm beibringen. Aber du glaubst ja selbst nicht daran. Was soll ich ihm deiner Ansicht nach sagen? Du bist mir da schuldig? Er verdankt dir seine ganze Karriere. Wo stand geschrieben, dass nur einer allein Medizin studieren durfte? Komm, fang doch nicht wieder davon an. Er hätte nie zu Ende studieren können, wenn du nicht Papa unterstützt hättest. Können wir nicht wie normale Menschen reden? Hier steckt eine Unmenge Geld drin. Das bezweifle ich. Sind ja keine Antiquitäten darunter. Nur weil es uns gehört, deshalb braucht es noch nicht gleich wertlos zu sein. Mit ein bisschen Geld in der Tasche könntest du ein oder zwei Monate aussetzen, bis sich etwas ergibt, das dir zusagt. Ich denke unausgesetzt darüber nach. Es scheint nicht viel dabei herauszukommen. Du stellst dir das so einfach vor. Ich werde 50. Da kann man nicht wieder von vorne anfangen. Ich verstehe nicht, warum du es plötzlich so eilig hast. Plötzlich? Seit 3 Jahren rede ich auf dich ein. Wenn du damals den Dienst quittiert hättest, wärst du heute fast schon mit deinem Studium fertig. Und hättest inzwischen etwas gefunden, das dir zusagt. Warum unternimmst du nichts? Soll ich dir die Wahrheit sagen? Ich habe das Gefühl, dass es schon zu spät ist. Ich werde 53 oder 54 sein, bevor ich etwas Neues anfangen kann. Es hat jetzt genauso wenig oder genauso viel Sinn wie früher. 100 Mal habe ich dir gesagt, dass du Walter schreiben solltest. Was hat denn das nur wieder mit Walter zu tun? Er ist ein anerkannter Chirurg. Hast du gelesen, dass sie jetzt einen neuen Trakt anbauen wollen? Zu Forschungszwecken. Es ist sein Hospital. Hör mal, er hat mich in 16 Jahren nicht ein einziges Mal angerufen. Hast du ihn vielleicht angerufen? Warum hätte ich ihn anrufen sollen? Weil er dein Bruder ist. Weil er Beziehungen hat und uns vielleicht behilflich sein könnte. Ich habe Walter nicht nötig. Vielleicht kann er dir irgendetwas verschaffen. Damit vergibst du dir doch noch nichts. Aber warum denn plötzlich diese Eile? Weil ich in Gottes Namen nicht mehr weiß, woran ich bin. Manchmal frage ich mich, ob ich dich nicht überhaupt missverstanden habe. Vielleicht liebst du deinen Beruf. Nein. Ich habe ihn von Anfang an gehasst. Alles habe ich falsch gemacht. Hätte mehr von dir verlangen sollen, dann hätte ich dir mehr geholfen. Ach, das stimmt doch nicht. Du bist eine fabelhafte Frau gewesen. Glaube ich nicht. Du wolltest Sicherheit im Leben und ich machte den Fehler, darauf einzugehen. Esther, ich bitte dich. Ach, bevor ich hierher kam, habe ich mir überlegt, ob wir vielleicht einige von diesen Möbel gebrauchen könnten. Unsere Wohnung ist ja so voll von schäbigen, geschmacklosen Sachen. Bei uns war ja alles immer nur provisorisch. Wir sind eigentlich nie etwas gewesen. Wir waren immer nur knapp davor. Also weißt du, manchmal redest du wirklich, als ob wir überhaupt nichts von unserem Leben gehabt hätten. Ihr Recht hatte meine Mutter. Ich kann nie das glauben, was ich sehe. Ich habe es kommen gesehen und nichts gesagt. Weißt du, warum wir ewig im Druck sind? Nein. Warum sind wir ewig im Druck? Weil wir uns nie wirklich um Geld gekümmert haben. Ich ja. Aber du nicht. wenn du nur aufhören würdest, dich dauernd mit anderen zu vergleichen. Ich kann mich nicht ändern. Ja, dann wirst du nie mit dir zufrieden sein. Weil es nämlich immer jemanden geben wird, der es weitergebracht hat als du. Mein Gott, was ist denn geschehen? Ich habe bestimmte Eigenschaften, du hast deine. Ich habe mich nicht geändert. Das Ganze kommt mir wie heller Wahnsinn vor. All diesen Kram aufzuhäufen, als wäre es pures Gold. Ich meine, so vieles, was einmal wichtig erschien, ist doch auf einmal lächerlich. Zum Beispiel, dass ich die ganzen Jahre hier bei meinem Vater geblieben bin. Doch unvorstellbar. Du hast ihn doch geliebt. Ja, gewiss. Das sind doch nur Worte. Das war ja in Wirklichkeit ein bankrotter Geschäftsmann, wie tausend andere. Manchmal kommt es mir wirklich vor, als wäre es eine Geschichte, die mir ein anderer erzählt hat. Mein ganzes Leben ist mir unverständlich geworden. Aber Esther, gib mir noch etwas Zeit. Ich habe gesagt, ich werde was unternehmen und ich werde es bestimmt tun. Ach, was soll das? Wohin so plötzlich? Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich muss an die frische Luft. Ach, lass den Unsinn. Ich bin keine Alkoholikerin. Komm, verglichen mit anderen ist es dir noch verdammt gut gegangen. Sei nicht so kindisch. Benehm dich nicht wie ein dummes kleines Mädchen. Du wirfst mir vor, ich wäre kindisch? Hier in diesem Zimmer, wo all das Zeug seit Jahren herumsteht, nur weil du unfähig bist, mit deinem eigenen Bruder zu sprechen? Oh, ihm gegenüber bist du noch immer der kleine Junge von damals. Ich weiß, was mir fehlt. Aber ich gebe es wenigstens zu. Also gut, dann geh. Ich halte dich nicht. Victor, was ist das? Was denn? Ach so, das. Ein altes Radio, das ich mir damals gebastelt habe. Hier. Oh Gott. Schau dir mal diese Röhren an. Funktioniert das noch? Braucht dazu einen Akkumulator. Da fällt mir ein. Was? Einmal ist einer explodiert. Siehst du den Fleck da oben? Hast du damit nicht auch Tokio hören können? Du bist sehr lieb, Victor. Ja, ich sollte nun wirklich einen anderen Händler anrufen. Komm, Esther, gehen wir. Victor, ich wollte dich nicht kränken.